Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Hallo Papa, mach dir keine Sorgen, aber ich hatte gerade einen kleinen Unfall mit meinem Fahrrad auf dem Weg zum Fußballplatz. Mir ist zum Glück nichts passiert. Ich hab mir nur ein bisschen am Arm wehgetan, aber mein neues Fahrrad ist kaputt. Wird kaum zu reparieren sein, leider. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Papa, mach dir keine Sorgen, aber ich hatte gerade einen kleinen Unfall mit meinem Fahrrad auf dem Weg zum Fußballplatz. Mir ist zum Glück nichts passiert. Ich hab mir nur ein bisschen am Arm wehgetan, aber mein neues Fahrrad ist kaputt. Wird kaum zu reparieren sein, leider.